fort, die Rechte runter, Leute, habt ihr's noch nicht satt? Das wahre Leben findet immer noch da draußen statt. Wir stürmen die Tanke, jeder holt sich seinen Dreck. Und dann ziehen wir uns wie früher als Bürger schreck. Dann geht es ab, dann geht es los, dann sind wir wieder riesengroß. Zusammen packen wir es an, zusammen in den Untergang, zusammen, zusammen und nicht allein. So viele Nächte ganz allein zu Hause verbracht und viel zu oft ohne Storys aufgewacht. Ey, wisst ihr nicht mehr, wie schön es da draußen ist? Und die Sterne funkeln, wenn man gegen Mauern pisst. Dann wird es geil! Dann wird es heiß, dann kicken wir den ganzen Scheiß. Zusammen packen wir es an, zusammen in den Untergang. Zusammen, zusammen und nicht allein. Zusammen geht die Action klar, zusammen sind wir unschlagbar. Zusammen, zusammen und nicht allein. Wenn wir zusammen stehen, dann kann uns keiner was. Dann sind die nächsten Jahre sicher für uns der allergrößte Spaß. Wir werden Freunde sein, in alle Wundertüten sehen und mit vereinten Fäusten auf brennenden Barrikaden stehen. Wenn wir zusammen stehen, dann kann uns keiner was. Dann sind die nächsten Jahre sicher für uns der allergrößte Spaß. Wir werden Freunde sein, in alle Wundertüten sehen und mit vereinten Fäusten auf brennenden Barrikaden stehen. Wir wollen noch viel mehr, wir wollen es jetzt total. Und wer uns nicht versteht, gerade kann uns leider mal. Es gibt noch so viel